Hier läuft der Hauptfilm schon. Er hat vor 2 Minuten angefangen. Tschüss, da haben wir's. Es geht nicht. Ich kann nicht mittendrin reingehen, das weißt du. Mittendrin? Wir verpassen nur die Titel und die sind in Schwedisch. Wir können ja 2 Stunden in den Café gehen, wenn du willst. Ich muss einen Film nun mal von Anfang bis Ende sehen. In der Beziehung bin ich eben anal. Das ist ein höfliches Wort für das, was du bist. Ein Greenhorn kommt in den Westen. Platz 5. Ein Parsival. Slow West von John McLean. Nimm die Hände hoch, Junge. Rothaut oder Weißer? Sir, ich bin Brite, Schotte. Ich bin Jay Cavendish, Sohn von Lady Cavendish. Sir? Und am Ende steht der Tod. Nehmen Sie Ihre Pistole runter. Im Western allemal. Slow West zeigt die Liebe seines Machers John McLean für das Genre. Aber natürlich kann der Neo-Western, desillusioniert wie er nun mal zu sein hat, nicht mehr wie der Klassische den Mythos des gelobten amerikanischen Landes zelebrieren. Jay, der naive Held aus Schottland, zieht zwar Richtung mythischer Westen, aber das Versprechen über das Paradies, nur noch hohle Phrase. Schönes Licht, schöne Weiten von Neuseeland, schöner Film. Michael Fassbender als zwielichtiger Gefährte des Parsival kann ganz gut reiten, aber ein paar Galoppaden mehr wären in diesem Film sehr, sehr schön gewesen. Ich finde nun, man sollte den Terminus technicus Neo-Western austauschen gegen den folgenden. Genre, das der Filmgeschichte auch im aktuellen Gewand gerecht zu werden hat, als Pferdeoper mit entsprechenden Sequenzen zu Pferde. Vielleicht verstehen die Filmemacher das dann als Drehanweisung und die Damen und Herren Schauspieler werden besetzt, auch auf Basis ihrer Galoppkompetenz. Schießen können ja die anderen. Dabei fliegt man qua Definitionem nicht runter, sondern nur um, wenn man getroffen wird. Bevor du ein Kind kriegst, würde Woody Allen heute noch einmal den Stadtneurotiker drehen. Erzählt dir jeder, es ist das Beste, das dir passieren kann. Platz 4. Und sobald du mit dem Baby nach Hause kommst, gefühlt Mitte 20, von Noah Baumbach. Erzählen dir dieselben Leute, keine Sorge, es wird besser. Ich frag mich, was sollte die Scheiße vorher? Ich liebe meine Tochter, aber ich bin immer noch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ein schönes Gefühl zuzuschauen, wie liebevoll und mitfühlend Noah Baumbach, Ben Stiller und Naomi Watts zeigt, wenn die als Mit-40er im Kontakt mit einem 20 Jahre jüngeren Pärchen schlicht ihre Probleme mit dem Älterwerden zelebrieren. Natürlich ist das manchmal lächerlich. Was für eine Scheiße passiert nur mit uns? Das ist der derbe Ausdruck für ein sehr melancholisches Lebensgefühl. Platz 3. Victoria von Sebastian Schipper. Was Victoria mit Sonne, Boxer und Blinker in dieser einen Berliner Nacht, was wir im Film Victoria in dieser einen Einstellung, in der Film gedreht ist, zu sehen bekommen, könnte man auch subsumieren unter: Was für eine Scheiße passiert nun mit uns? Der melancholische Überhang in Victoria liegt in der Tatsache begründet, dass auch all die Fieberigkeit, die von Sebastian Schippers Wurf ausgeht, nicht überdecken kann, dass das Leben mit Victoria und den anderen passiert. Das Schicksal schlägt zu. Es ist wie in einer klassischen griechischen Tragödie. Die Götter spielen Würfel und verrückt. Und was ist dabei der Mensch? Sie können doch kein Taxifahrer sein. Echt, sowas kann doch überhaupt nicht wahr sein. Platz 2. Taxi Teheran von Jafar Panahi. Der Teheraner Taxifahrer nutzt mutig und stur ein eindrucksvolles Mittel gegen seine machtvollen, selbsternannten Götter, die Mullahs. Der iranische Filmemacher Jafar Panahi, von 6 Jahren Haft und 20 Jahren Berufsverbot bedroht, findet im Drehen von Filmen mit kleinstem Budget seine Form des Widerstands gegen ein Regime, das Menschenrechte mit Füßen tritt. Wenn es hoffnungsvolles wie politisches Kino gibt, dann ist das Taxi Teheran. Platz 1. Noch ein Taxifahrer, der allerdings auch Fahrschullehrer ist. Learning to Drive. Fahrstunden fürs Leben. Von Isabel Courchette. Wer ist da? Davan Singh Tour. Sie haben jetzt eine Fahrstunde. Ich hab's total vergessen. Außerdem habe ich mich umentschieden, was die Fahrstunden angeht. Warum, wenn ich fragen darf? Natürlich ist das Autoinnere ein einzigartiger Erzählverdichtungsort, in dem hier die New Yorker Schriftstellerin mit der gecrashten Ehe und der Fahrlehrer mit den indischen Wurzeln sich und ihr Leben wie im Brennglas erleben. Ben Kingsley und Patricia Clarkson. Learning to Drive ist langsam, gemächlich, lässt sich und seinen Figuren Zeit. Wenn die Geschichte überzeugt, ist das Tempo im Kino egal, weil es nur um Intensität geht. Zusammengefasst, was für eine wunderbare Kinowoche.